Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein, wollen alle wir sein, stimmt mit mir ein. Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein, lass das immer so wie heut, wenn wir morgen noch dran denken. Erst ein Kuss, dann ein Du, Du, Du, Du, immer zu. Erst ein Kuss, dann mein Du.